Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Technologiewandel, Globalisierung, Reich-Arm-Gefälle, ethnisch-religiöse Konflikte, Zerstörung nicht erneuerbarer Ressourcen, Klimawandel, Auslöschung indigener Vielfalt. In einer Zeit, in der sich wesentliche Koordinaten auf unserer Erde unablässig verschieben, sei hier kurz die Frage erlaubt: Was eint uns Menschen eigentlich? Sieht man von unseren genetischen Dispositionen ab, etwa, dass wir alle sterblich sind oder dass alle Menschen Glück und Trauer empfinden können, Zorn oder Liebe, Eigenschaften, die wir bekanntlich mit zahllosen Tierarten gemeinsam haben, mag die Antwort auf unsere Eingangsfrage überraschen. Denn in der Tat ist uns mehr als 7 Milliarden Erdbewohnern kaum etwas so gemeinsam wie der uns allen von Anbeginn an haftende Migrationshintergrund. Tatsächlich vollzog sich die von Zentralafrika ausgehende Ausbreitung und Vermehrung des Homo sapiens binnen rund 120.000 Jahren als eine allenfalls eiszeitbedingt unterbrochene, stetige Abfolge von Migrationsbewegungen. Die Hauptmotive, warum Menschen ihre angestammte Heimat auf Dauer verließen, waren im Lauf der Geschichte stets dieselben. Entweder ging es darum, die jeweiligen Lebensumstände und Chancen zu verbessern, oder es galt, das eigene Leben und das seiner Angehörigen vor drohender Verfolgung oder Vernichtung in Sicherheit zu bringen. Betrachtet man die Ursachen und Motive genauer, so lassen sich bis heute 5 verschiedene Migrationsmuster ausmachen. Erstens, Arbeits- und Siedlungswanderungen, wie sie zu allen Zeiten in Richtung günstigerer, klimatischer, wirtschaftlicher oder politischer Verhältnisse unterwegs sind und wie sie etwa im 19. Jahrhundert millionenfach aus Europa und Asien in die USA erfolgten. Zweitens, Bildungs-, Ausbildungs- und Kulturwanderungen, wie sie besonders in den vergangenen Jahrzehnten zunehmend in Richtung jeweils angesagter Studienorte, Universitäten oder Kulturplätze stattfinden. Drittens, das meist mit Handelszwecken verknüpfte Nomadentum, wie es nach wie vor in einigen Gebieten Nordafrikas gang und gäbe ist. Viertens, die Wohlstandswanderungen, wie man sie im Zusammenhang mit sogenannten Rentnerparadiesen kennt. Stichworte Mallorca, Acapulco, Beverly Hills oder Miami. Sowie fünftens, jene zahllosen, durch Krieg, Vertreibung oder Deportation bedingten Zwangswanderungen, wie wir sie heute aus Syrien und Teilen Afrikas erleben und wie sie im vergangenen Jahrhundert zig millionenfach stattfanden. Etwa bei den Massenumsiedlungen nach dem Ersten Weltkrieg, der Judenverfolgung unter dem NS-Regime oder der Vertreibung aus den deutschen Ostgebieten, um nur einige zu nennen. Einer der Effekte: Wo auch immer sich Zuwanderer oder Flüchtlinge auf Dauer neu ansiedeln, kommt es früher oder später zu jener Entwicklung, die der Autor Jochen Oltmar in dem Buch »Globale Migration, Geschichte und Gegenwart« so beschreibt. Unzählige Beispiele belegen, in welch hohem Maße Arbeits- oder Siedlungswanderungen, Flucht, Vertreibung oder Deportationen die Bevölkerungszusammensetzung, die Entwicklung von Arbeitsmärkten oder kulturell-religiöse Orientierungen beeinflussten. Mehr noch, fast überall, wo Zuwanderer sich mit der jeweils ansässigen Bevölkerung friedlich mischen, und meist nur dort, kam und kommt es früher oder später zu entscheidenden Kulturfortschritten, so wie in Kleinasien und Mesopotamien im 4. vorchristlichen Jahrtausend. Dort entstanden in der Folge der aus Zentralasien zuwandernden Menschenströme nicht nur die ersten städtischen Strukturen der Menschheitsgeschichte, wie Jericho, Sumer und Babylon, sondern auch Religionen, Keilschrift und erste Gesetzeswerke. Das war auch in den USA so. Deren Vorsprung in zahllosen technologischen, industriellen und kulturellen Bereichen fast ausschließlich von europäischen und asiatischen Zuwanderern bzw. deren Nachfahren kommt. Bis es aber jeweils soweit war, bedurfte es hier wie dort jenes Anpassungsvorgangs, der gemeinhin nur von den Zuwanderern erwartet wird, jedoch irgendwann auch von der jeweils einheimischen Bevölkerung erbracht werden muss. Gemeint ist Integration. Integration als eine mögliche Folge von Migrationsprozessen ist ein alltäglicher und in der Regel unauffälliger und unspektakulärer wirtschaftlicher, gesellschaftlicher, kultureller und mentaler Anpassungsprozess, der schrittweise verläuft und Generationen übergreifen kann. Schreibt Jochen Oltmer. Und weiter? Dabei verblassen vorgebliche oder tatsächliche distinktive Merkmale zwischen Zuwanderern bzw. Zuwanderergruppen und einheimischer Bevölkerung immer weiter, wie ethnische Zugehörigkeit, kulturelle Muster, nationale bzw. regionale Identitäten. Für Zuwanderer, die ihr Geburtsland freiwillig oder unfreiwillig auf Dauer verlassen haben, ebenso für ihre Kinder, stellt sich während dieses Anpassungsprozesses darüber hinaus früher oder später die Frage nach jenem Begriff, über den Friedrich Schiller lapidar sagte, er sei wohl das Teuerste, was Menschen besitzen, die Heimat. Die Frage nach der Heimat, also dem Heimatgefühl und der eigenen Identität, Begriffen, die vielen Menschen oft erst in der Fremde machtvoll bewusst werden. Wenn man davon ausgeht, dass Heimat ein bestimmter subjektiv ersehnter Ort ist, dann ist es natürlich auch plausibel anzunehmen, dass diese Sehnsucht umso größer wird, je weniger der Ort, an dem man sich aktuell befindet, mit diesem ersehnten Ort übereinstimmt. Sagt Jekaterina Markow, Philosophiedozentin an der Freien Universität Berlin. Das ist zum Beispiel oft bei Verlusterfahrungen der Fall, wie bei Flucht und Vertreibung. Aber im Allgemeinen kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass eher ältere Menschen solche Erfahrungen gemacht haben oder sie jedenfalls bewusst gemacht haben. Für sie ist dann Heimat ein Ort, den sie mal kannten, der jetzt aber verloren ist. Also man kann sagen, bei ihnen entsteht das Heimatgefühl in der Regel als Reaktion auf den Verlust einer vertrauten Lebensumwelt. Und das ist ja eine Erfahrung, die viele Menschen im Laufe ihres Lebens machen. Und die für die Betroffenen nicht selten mit nachhaltigen seelischen Problemen verbunden ist. Ich glaube, gerade am Beispiel der türkischen Gastarbeiterinnen und auch ihrer Kinder kann man ziemlich gut demonstrieren, welche Krisen der Verlust von Heimat auslösen kann, aber auch welche Chancen daraus erwachsen können. Denn einen Ort zu verlassen, an dem man Orientierung mal gefunden hat, heißt natürlich auch immer, sich einer großen Unsicherheit auszusetzen. Vor allem dann auch, wenn von der Seite der aufnehmenden Gesellschaft zusätzlich noch die Erwartung besteht, dass man sich anpassen soll. Dann verbindet sich diese Unsicherheit mit Druck, vielleicht sogar mit Existenzangst. Dann stellen sich so Fragen wie, wird die Anpassung gelingen? Und wenn nicht, ist dann noch eine Rückkehr in die alte Heimat möglich? Fragen, von denen oft auch die Kinder von Einwanderern betroffen sind, selbst wenn diese bereits im aufnehmenden Land geboren wurden. So eine Sehnsucht oder so ein Heimatgefühl kann natürlich auch vererbt werden. Also man kann beobachten, dass bei Kindern von Eltern, die selber einen Verlust ihrer Heimat erlebt haben, sich die Sehnsucht der Eltern oft fortsetzt, weil das Loblied sozusagen, das die Eltern auf die Heimat singen, dann auch in den Kindern die Sehnsucht nach diesem Ort weckt, der ja ein Ort ganz ohne Sorgen zu sein scheint, selbst wenn sie diesen Ort selber nie gesehen haben. Besonders ältere Zuwanderer verharren nicht selten in ihrer angestammten Identität und Sehnsuchtshaltung und reagieren auf die dauerhafte Trennung oft depressiv. Den im aufnehmenden Land geborenen Kindern macht dagegen eher ein anderes Problem zu schaffen. Es ist schwer zu sagen, wie ich mich fühle. Ich würde mich jetzt weder als Deutschen noch als Türken bezeichnen. Eine typische Aussage von Einwandererkindern, deren türkisch-deutsche Identität man neudeutsch als Bindestrich-Identität bezeichnet. Ich passe, glaube ich, in gar keine richtige Kategorie. Es ist so ein Zwischending. Wenn Deutschland gegen die Türkei spielt, halte ich zu keiner Mannschaft. Die Deutschen fühlen mit ihrem Herzen, dass sie von hier kommen und hierher gehören. Wir wissen es nur mit unserem Verstand. Und so kommen wir uns manchmal wie Hochstapler vor, wenn wir versuchen, unsere deutschen Leben zu führen. Wir sind zwar anders als unsere Eltern, unsere Geschichte ist eine andere, unsere Werte und unsere Vorstellungen vom Leben in Deutschland auch. Sie sind Ausländer, nicht wir. Aber Deutsche sind wir deshalb noch lange nicht. Was sind wir eigentlich? Was wollen wir sein? Fragen die drei in Deutschland als Kinder von Einwanderern geborenen Journalistinnen Özlem Topçu, Alice Botha und Hue Pham in ihrem Buch »Wir neuen Deutschen – Wer wir sind, was wir wollen«. Spätestens, wenn wir nach der Schule heimgingen und die Türschwelle überschritten, kehrten wir zurück in die Fremde, die sich vertraut anfühlte. Es lief irgendein türkischer Fernsehsender, Polnisch oder Vietnamesisch erklang aus der Küche und abends baten uns die Eltern, ihre Briefe auf Fehler durchzusehen. Daheim erlebten wir eine andere Welt als tagsüber in der Schule. Unser Zuhause war nicht deutsch, unsere Familien waren nicht deutsch. Wir waren anders, weil unsere Eltern, ihre Leben und ihre Sorgen anders waren als die der Familien unserer Mitschüler. Vor allem bei vielen Kindern der sogenannten Gastarbeiter kann man sicher beobachten, dass sie oft eine Art Leben in der Schwebe führen. Das liegt daran, dass zum einen die Heimat der Eltern für sie ein Ort ist, den sie eigentlich nur aus den Schulferien kennen, von dem aber gleichzeitig ständig gesagt wird, dass man eines Tages in ihn zurückkehren wird. Und demgegenüber ist Deutschland der einzige Ort, an dem sie bisher dauerhaft gelebt haben. Ein innerer Konflikt, der sich in der Regel verstärkt, wenn jene Kinder von Einwanderern die Heimat ihrer Eltern bereisen oder gar dauerhaft dort leben. Wenn wir im Ausland sind, spüren wir, wie deutsch wir sind. Warum haben wir diesen Akzent, diese Kleidung, dieses Geld? Warum sind wir nicht wie die, mit denen wir verwandt sind? Dass wir den Unterschied zwischen Deutschland und Polen, Vietnam und der Türkei verkörpern, dass wir dabei auf der Gewinnerseite sind, ohne etwas dafür getan zu haben, das können wir uns nur schwer verzeihen, berichten die drei Journalistinnen. Ohne es zu wollen, schauen wir mit deutschen Augen auf die Verwandten und ihre Leben. Und ohne es zu wollen, sind wir irritiert. Warum sind die Polen so scharf auf dicke Autos? Warum müssen die türkischen Schüler jeden Morgen ihre Liebe zum Vaterland besingen? Warum haben Frauen in Vietnam nichts zu sagen? So bleibt nicht selten ein Gefühl der Enttäuschung. Auch hier kommen wir nicht an. Wir sind hier keine Schwestern, sondern Cousinen, einen Grad entfernt von echten Polen, echten Türken, echten Vietnamesen. Wieder haben wir die Zugehörigkeit nur gespielt. Wir kehren zurück nach Deutschland und merken, dass hier unsere Leben sind, dass wir uns hier wohler fühlen, zu Hause. Aber das Wort Heimat kommt uns immer noch nicht über die Lippen. Es hängt fragend in der Luft, eine Idee, die einfach nicht mehr in unsere Wirklichkeit passen will. Deutschland ist nicht unsere Heimat, aber das Land unserer Eltern ist es auch nicht. In einer Umfrage unter in Deutschland lebenden Migranten und deren Kindern gaben 69% der Befragten an, sich in Deutschland wohlzufühlen. Aber nur 43% vermochten Deutschland als Heimat zu bezeichnen. Allein hinsichtlich der Herkunftsländer gab es teils bemerkenswerte Unterschiede. Während etwa knapp die Hälfte der Aussiedler aus der ehemaligen Sowjetunion, Ex-Jugoslawien oder Polen Deutschland als Heimat empfindet, ist es bei den türkischstämmigen Einwandererfamilien weniger als ein Drittel. Wie stark die Akzeptanz von Zugewanderten in einer Gesellschaft ausfällt und wie sehr sich Zugewanderte ihrerseits in einer Gesellschaft heimisch fühlen können, hängt vor allem davon ab, welche Verhaltenserwartungen auf beiden Seiten bestehen. Was darf man voneinander erwarten? Was hat man voreinander vielleicht auch zu befürchten? Das sind so die Fragen, die sich für beide Seiten dann stellen. Und wie diese Verhaltenserwartungen ausfallen, hängt wiederum davon ab, welche historischen Vorerfahrungen auf beiden Seiten bestehen. Wenn es in der Vergangenheit schon mal gemeinsame Interaktionen gab, also zum Beispiel, weil die zugewanderte Person bereits vorher schon mal in Deutschland gewesen ist oder weil es enge historische Verbindungen zwischen Deutschland und dem Herkunftsland der Person gibt, dann fällt die Annäherung auf beiden Seiten sicher leichter. Eine nicht unwesentliche Rolle spielt dabei die Politik, sagt Jekaterina Markow. Im Fall der europäischen Nachbarn Deutschlands wurde ermöglicht, dass eine gemeinsame Auseinandersetzung über die gemeinsame Vergangenheit geführt wurde. Und die konnte dann auch ihrerseits Grundlage für weitere Interaktionen sein. Also auch für sowas eher Banales wie Städtepartnerschaften oder Schüleraustausche. Und das wurde im Fall vieler außereuropäischer Länder versäumt. Das macht es sicherlich auch vielen Menschen, die aus diesen Ländern nach Deutschland einwandern, schwer, sich hier heimisch zu fühlen, weil sie eben keinen Fundus an gemeinsamen Erinnerungen und Erfahrungen vorfinden, an denen sie einfach anknüpfen könnten, sondern sie müssen sich die Annäherung erst selber mühsam erarbeiten. Während ihnen oft Ablehnung oder gar Diskriminierung von Teilen der Mehrheitsbevölkerung entgegenschlägt. Eigentlich wünschen wir uns in Deutschland dazu zu gehören. Wir wohnen hier, arbeiten hier, haben hier unsere Freunde, zahlen hier unsere Steuern. Unsere Zweifel werden wir trotzdem nie los. Nur schwer kommen uns die Worte, Deutschland ist unsere Heimat, über die Lippen. Vielleicht liegt es daran, dass wir selbst nicht daran glauben. Vielleicht sind wir trotzig, weil wir das Gefühl haben, dass uns die Deutschen nicht in ihre Heimat aufnehmen wollen. Ihre Ablehnung führt zu unserer Ablehnung und die führt zu weiterer Ablehnung. Wenn es euch hier nicht gefällt, dann geht doch zurück, wo ihr herkommt. Was sollen wir darauf antworten? Wir sind doch von hier. Aber je mehr man in einer aufnehmenden Gesellschaft Ausgrenzung erfährt, desto größer ist natürlich der Kontrast zwischen der gegenwärtigen Lebensumwelt, in der man sich befindet, und der, die man hinter sich gelassen hat, sagt Jekaterina Markow. Selbst wenn diese alte Lebensumwelt vielleicht vorher gar nicht so positiv besetzt war, wird sie jetzt im Nachhinein einfach dann zu einem Ort, nach dem man sich sehnt. Also man entwickelt im wahrsten Sinne des Wortes Heimweh. Und dieses Gefühl ist natürlich dann besonders schmerzhaft, wenn der Ort, den man verlassen hat, als ein unwiederbringlich verlorener Ort erfahren wird. Sei es, weil er faktisch wirklich unerreichbar ist, zum Beispiel weil dort Krieg herrscht oder man aus anderen Gründen nicht mehr einreisen kann. Oder weil er sich einfach mit der Zeit so stark verändert hat, dass er mit dem erinnerten Ort überhaupt nicht mehr übereinstimmt. Eine noch größere Rolle bei der Integration von Zuwanderern als die erwähnten gemeinsamen historischen Vorerfahrungen oder die Unterstützung seitens der Politik spielen die gemeinsame Sprache sowie gemeinsame religiöse Positionen. Ein Beispiel hierfür bilden jene Millionen aus den deutschen Ostgebieten vertriebene Menschen, die sich unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg gleichsam nach dem Zufallsprinzip über das Gebiet Restdeutschlands verteilten. Die Zuwanderer waren in der gleichen Sprache, Kultur und Religion verwurzelt wie die Ansässigen. Heißt es in dem bei Rowohlt erschienenen Buch »Fremde Heimat – Das Schicksal der Vertriebenen nach 1945«. Das stellte gewissermaßen das Pfund dar, mit dem man wuchern konnte. Das schuf Brücken in der Kirche, beim Sport, im Musikverein oder in der Gewerkschaft. Das erleichterte gemeinsames Wohnen und Arbeiten, ermöglichte Freundschaften und Heiraten. Dass dennoch religiöse, kulturelle oder ethnische Unterschiede nicht zwangsläufig als Hemmnis bei der Integration und beim Heimatgefühl wirken müssen, zeigen zahlreiche Beispiele von bestens integrierten Spitzensportlern, Ärzten, Managern, Wissenschaftlern oder Bankiers. Ich würde annehmen, dass es mindestens zwei Weisen gibt, in der der Bildungsgrad und der soziale Status von Einwanderern ihr Heimatgefühl beeinflussen. Erstens sind Bildung und sozialer Status natürlich erstmal soziale Ressourcen, die das Zurechtfinden in einem neuen Umfeld erheblich erleichtern können. Also zum Beispiel erhöhen natürlich Sprachkenntnisse, Kontakte, Bekanntheit und so weiter die Chancen, sich in einer aufnehmenden Gesellschaft zurechtzufinden und anzukommen, erheblich. Zweitens sind Bildung und Status aber natürlich auch Prestigegüter und identitätsstiftend. Während umgekehrt fehlender Status die jeweilige Integration und das jeweilige Heimatgefühl belasten kann. Und gerade wenn Migration mit einem Statusverlust einhergeht, zum Beispiel weil die beruflichen Qualifikationen, die man im Ausland erworben hat, hier nicht anerkannt werden, dann kann die Reaktion der Zuwanderin darin bestehen, sich in die verlassene Heimat zurückzuwünschen. Und dann gehen die Ressourcen, die die Zuwanderin faktisch mitbringen, verloren. Und der Verlust wird dann erst recht zu einem Anlass für eine Enttäuschung und vielleicht sogar auch für den Rückzug aus dem gesellschaftlichen Leben. Die Schlussfolgerung? Und ich denke, an dieser doppelten Möglichkeit von Entwicklung und Enttäuschung oder von Ermutigung und Entmutigung zeigt sich besonders deutlich, welchen enormen Einfluss die Gesellschaft, in die eingewandert wird, auf das Heimatgefühl der einwandernden Menschen hat. Unterdessen zeigt sich bei jenen Einwandererkindern, deren Identitätsgefühl zuvor als Bindestrich-Identität bezeichnet wurde, dass es nicht unbedingt nur ein Entweder-Oder beim Heimatgefühl gibt, sondern mehr und mehr ein Sowohl-als-auch. Ich fühle mich eigentlich in beiden Kulturen sehr wohl, sodass ich nicht genau sagen kann, ob ich mich mehr als Türkin oder mehr als Deutsche fühle. Ich fühle mich eigentlich weder typisch deutsch noch typisch türkisch. Eine Seite von mir war und ist deutsch, meine andere Seite ist türkisch. Es ist eine gemischte Persönlichkeit. So würde ich mich bezeichnen. Ich denke, dass damit in der Regel nicht gemeint ist, dass sie sich einfach halb deutsch, halb türkisch fühlen und sich also gewissermaßen als zwischen zwei verschiedenen Kulturen aufgeteilt erleben. Und deshalb reagieren ja auch viele genervt auf die Frage, ob sie sich jetzt eher türkisch oder eher deutsch fühlen, sagt Jekaterina Markow, Philosophiedozentin an der Freien Universität Berlin. Identität ist ja kein Nullsummenspiel. Es geht nicht um Mengen- oder Prozentangaben. Ich glaube, dass diese Selbstbeschreibung als gemischte Persönlichkeit eher so zu verstehen ist, dass türkisch sein und deutsch sein als eine Gleichzeitigkeit erlebt wird. Also man muss immer in der Lage sein, in beiden Rollen zu funktionieren, zum Beispiel fließend die Sprache zu wechseln. Und deswegen halte ich die Beschreibung der gemischten Persönlichkeit auch für sehr treffend, im Unterschied etwa zur geteilten Persönlichkeit. Dass dies durchaus als bereichernd empfunden werden kann, erklärte der Regisseur Fatih Akin im Interview mit dem Kinomagazin EPD Film. Mein Heimatgefühl hat sich ausgebreitet. So wie sich geografische Platten einander annähern, sind die Türkei und Deutschland für mich zusammengewachsen. Ein Gedanke, den die Türkei-, Polen- und vietnamstämmigen Zeitjournalistinnen Özlem Topçu, Alice Botha und Hue Pham noch um einen Aspekt erweitern. Vielleicht ist die Vorstellung von Heimat keine so gute Idee mehr. Sie passt nicht in eine Gesellschaft, in der so viele Menschen zerrissene Lebensläufe und verschiedene Kulturen haben. Sie passt nicht in diese Zeit, in der die Kinder gleich nach der Schule ausziehen, in ein anderes Bundesland gehen oder gleich für mehrere Jahre ins Ausland. In der sich Liebende nicht in der Nachbarschaft, sondern über das Internet finden und sich an einem dritten Ort etwas Gemeinsames aufbauen. In der immer weniger Menschen sagen, Köln oder Schwerin ist meine Heimat, weil dort meine Großeltern begraben liegen und ich dort geboren und geblieben bin. Deutschland ist grenzüberschreitender und rastloser geworden. Ein neues Bewusstsein entsteht. Ein neues Deutschlandgefühl. Eine neue Art von Heimat. Sie hörten Fremde Heimat. Philosophische Gedanken zur Migration von Reinhard Schlüter. Es sprachen Jennifer Güzel, Christian Baumann, Heinz Peter und Vasilisa Resnikov. Technik Roland Böhm. Regie Frank Halbach. Eine Sendung von Radio Wissen.